Hadith Nummer 57. Jarir ibn Abdullah berichtete: Ich leistete dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, den Treueschwur, dass ich das Gebet verrichte, die Zakat entrichte und jedem Muslim aufrichtigen Rat erteile.